Kundgabe 6049. Empfangen durch Bertha Dudde am 12.09.1954. Gott nimmt jeden Arbeiter an für Weinbergsarbeit. Mein Weinberg benötigt viele Arbeiter, und darum nehme ich einen jeden an, der sich mir zur Hilfe erbietet. Wer freiwillig zu mir kommt und mir dienen will, den werde ich wahrlich reichlich entlohnen, weil die Arbeit, die er leisten soll, überaus wichtig ist und er seine ganze Kraft dafür einsetzen soll. Denn es ist nicht mehr viel Zeit. Bald ist der Tag des Endes und die Nacht bricht herein. Und darum sollen die wenigen Stunden noch gut genützt werden, auf dass eine gute Ernte erzielt und viele Früchte gesammelt werden, ehe der Tag zu Ende geht. Es muss noch viel Arbeit geleistet werden und ich brauche daher noch viele Knechte. Ich brauche Menschen, die eifrig für mich tätig sein wollen, die gern und freudig arbeiten für mich und mein Reich. Und diesen gebe ich meine Anweisungen, und so sie diesen treu nachkommen, wird auch ein guter Erfolg zu verzeichnen sein. Es wird noch viel Boden, der brach lag, urbar gemacht und gute Saat ausgestreut werden können. Und es wird auch viel Saat aufgehen und ich werde mich einer guten Ernte erfreuen können. Meine Knechte aber will ich reichlich entlohnen, die mir treue Dienste leisten. Ich will alle ihre Sorgen übernehmen. Ich will wie ein guter Hausvater an ihnen handeln. Und sie werden wahrlich keine Not zu leiden brauchen, weil ich jeden segne, der mir dienet, der in meinen Willen sich einfügt und immer nur daran denkt, dass er seinen Herrn erfreuen will, dass er dessen Reichtum vermehret. Denn mein Reichtum sind die Menschenseelen, die ich zurückgewinnen will, weil ich sie einst verloren habe. Und wer nun mithilft, die Verlorenen ihrem Vater von Ewigkeit wieder zuzuführen, der kann meiner Liebe und meines Segens ganz gewiss sein. Und er wird nicht zu fürchten brauchen, jemals meine Fürsorge entbehren zu müssen. Ich vergesse seine Dienste nicht, und ich werde ihn auch niemals wieder freigeben, solange er mir treu dienen will. Die Zahl meiner getreuen Knechte will ich noch immer erhöhen, und darum rufe ich alle auf, dass sie sich beteiligen sollen, dass sie in meinen Dienst treten und mithelfen sollen an der Erlösung derer, die noch gebunden sind, dass sie mir die Menschen zuführen, dass sie ihnen künden sollen von mir und meiner Liebe, dass sie die Menschenherzen bearbeiten, auf dass sie tauglich werden, wieder einzugehen in das Vaterhaus, das sie einst freiwillig verlassen haben. Amen.